Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Jaju Shibo zufolge hielt der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 29. März in 11 Gebieten wie Seoul gleichzeitig die Kundgebungen ab und erklärte dabei den Generalstreik für die Schaffung der neuen Welt und der gleichberechtigten Gesellschaft, in der die werktätigen Volksmassen Herren sind. Außerdem betonte der Verband, man werde am 30. Juni in den sozialen Generalstreik treten, was es zum Ziel habe, den niedrigsten Lohn zu erhöhen, die Tagelöhnerarbeiten abzuschaffen, das System für Großindustrielle aufzulösen und das Arbeitsgesetz allseitig abzuändern.